Every day. Hallo. Entschuldigung. Verstehen Sie mich? Ja. Warum? Wer? Wie viel? Wo? Was? Was ist das? Einen Moment, bitte. Zeit. Pass auf dich auf. Es geht mir gut. Und Ihnen? Nein. Ich möchte. Was? Was ist das? Mögen Sie kochen, tanzen, lesen, singen, reisen. Musik haben? Bitte? Kann ich hier sitzen? Nein. Gehen Sie weg. Some of you take any and everything home. Thank you.